An diesem Morgen war er spät dran. Er konnte sich kaum erinnern, wann er das letzte Mal so spät dran gewesen war. Auch konnte er nicht wissen, dass das eigentlich genau heute war. In der Küche blubberte die Kaffeemaschine seinen allerletzten Morgenkaffee aus, der nach dem Zähneputzen noch einmal so komisch schmeckte, wie das Kaffee mit Zahnpastaresten gemischt eben tat. Anja war schon weg, die letzte Frühschicht für diesen Monat. Das Vorstellungsgespräch diesen Morgen lag ihm im Magen. Der Job war sicher das letzte, doch bei seiner finanziellen Lage konnte er nicht wählerisch sein. Nun aber los. Auf dem letzten Drücker durch den Berufsverkehr zu jagen, war sicher nicht erstrebenswert. Unten auf der Straße sah ihn seine dreckige alte Karre mit ihren blinden Scheinwerferaugen blöde an. Manche Autos haben ihm einen blöden Blick, dachte er. Warum haben Autos überhaupt einen Blick? Egal. Aufschließen, reinsetzen, Schlüssel rumdrehen, orgeln. Mit der letzten Umdrehung vor dem Exitus der Batterie sprang der Motor unwillig und stotternd an. Leichter Benzingeruch machte sich im Wageninneren breit. Er kurbelte das Fenster ein wenig herunter. Als er sich in den drängelnden Berufsverkehr einfädelte, plärrte aus dem Autoradio die alte Stones-Nummer »This could be the last time«. Das Radio ging immer mit der Zündung an und war meist zu laut und zu schrill. Er persönlich stand ja mehr auf ruhigere Musik. James Last zum Beispiel. Oder Last Waltz with You. Oder Du bist mein letzter Gedanke. Da konnte man so richtig schön die Seele baumeln lassen. Last but not least durfte der Radiosender aber weiterlaufen. Er wollte im Anschluss an die Nachrichten den letzten Verkehrshinweis hören und natürlich die Uhrzeit. Die Uhr in diesem Auto hatte noch nie funktioniert. Der Verkehr wurde dichter. Es schien, dass an diesem Morgen jeder als Letzter losfahren und als Erster an der Arbeitsstelle ankommen wollte. Eigentlich waren 50 Stundenkilometer vorgeschrieben, aber wenn man mitschwimmen wollte, waren knapp über 60 optimal. Herdentrieb eben. Wenn da geblitzt wurde, blieb es in jedem Fall bezahlbar. Reklameschilder flitzten vorbei. Letzter Buchladen vor der Autobahn stand auf so einem. So ein blöder Spruch. Den Text gab es inzwischen mit allen möglichen Händlern und Handwerkern drauf an jeder zweiten Straßenecke. Letzter Klempner, letzter Schuhladen, letzter Rechtsanwalt und so weiter und so weiter. Irgendwann würde er vielleicht auf einem alten Pappschild am Straßenrand lesen können, letzter dummer Spruch vor der Autobahn. Wieso überhaupt Autobahn, fragte er sich plötzlich. Die musste er doch heute links liegen lassen. War er nicht an der vorvorletzten Ecke geradeaus gefahren, anstatt abzubiegen? Nur noch eine Ampel vor dem Zubringer, aber da konnte er wenden. Zum letzten Mal an diesem Morgen. Und zum allerletzten Mal überhaupt wendete er. Aber das wusste er nicht. Das weiß niemand. Das kann niemand wissen. Was kann man überhaupt wissen? War das alles hier wirklich? Das Auto? Der Berufsverkehr? Das Vorstellungsgespräch? Manchmal zweifelte er an der Wirklichkeit. Zweifelte er am realen Vorhandensein seiner Umgebung. Oder auch schon einmal daran, ob es die Dinge in den Fernsehnachrichten wirklich gab. Dann und wann wartete er darauf, dass ein Bühnenscheinwerfer schräg von oben vor ihm auf das Pflaster knallte, wie in diesem amerikanischen Film, der wohl ein Typ in einer komplett konstruierten und künstlichen Wirklichkeit aufwächst und das nur durch einen Zufall nach und nach herausfindet. Da hätte ich doch jetzt wieder reingemusst, schreckte er aus seinen Gedanken hoch, als eine breite Kreuzung an ihm vorbeiflitzte. Aber eine weiter kann ich ja auch noch abbiegen. Ich muss mich unbedingt mehr konzentrieren, Das ist meine letzte Chance auf diesen Job weg. Doch kurz darauf wanderten seine Gedanken wieder ab. Die Wirklichkeit, was war das eigentlich? Oder die Gegenwart? War das nicht eher eine dauernde Zusammenfassung der allerletzten Sekunden? Waren wir frei in unserem Handeln? Oder wurde alles von oben vorbestimmt? Und wenn ja, warum? Und von wem? Wie viele andere kannte auch er das Gefühl, bestimmte Situationen schon einmal durchlebt zu haben. Ähnlich wie in einem Film, den man vor langer Zeit gesehen hat. Dujardin-Erlebnis hatte das Anja in ihrer unnachahmlich schloddrigen Art einmal genannt. In Anklang an eine ausgestorbene Schnapsmarke. Wissenschaftlich korrekt hieß das Déjà-vu-Erlebnis aus dem Französischen. Schon einmal gesehen. Das verhielt sich so ähnlich wie bei einem dieser alten Schallplattenspieler, wo man durch zu viel Staub an der Nadel schon die Töne der nächsten Rille leise mithört. Schweife nicht dauernd ab, hämmerte er sich ein. Konzentriere dich auf das, was vor dir liegt. Abbiegen, Spurwechsel, schnell noch vor der Straßenbahn durchrutschen. Beruflich war er ein Spätstarter mit einem immer wieder von Arbeitslosigkeit durchlöcherten Berufsleben. Er hatte eben öfter Pech gehabt als die anderen. Oder die anderen öfter Glück. Aber man sagte ja, die Letzten werden die Ersten sein. Ach, so ein Spruch. Wobei werden die denn die Ersten sein? Etwa beim Letzter sein? Das könnte auch auf einem Pappschild vor der Autobahn stehen. Überhaupt Autobahn? Ging es hier nicht schon wieder zur Autobahn? Unwillkürlich trat er auf die Bremse, was sein Hintermann sofort mit zornigem Hupen quittierte. Die letzten 5 Minuten vor dem Termin liefen und er war schon wieder an der richtigen Einmündung vorbeigedonnert. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, ermahnte er sich letztmalig. Aber wo war er hier eigentlich genau? Seine Stadt kannte er schon sehr gut, aber in diesem Stadtteil wirkte alles fremd. Oder etwa doch nicht? Hier war ich doch schon mal, kam es ihm plötzlich in den Sinn, wohl wissend, dass das nicht so war. War das etwa so ein Dujardin-Erlebnis? Natürlich! Das Reisebüro neben dem Dönerladen und dann die Baulücke. Und die grün zeigende Ampel dahinter. Ihm war plötzlich so, als müsse jeden Moment jemand aus der Seitenstraße das Rotlicht ignorierend auf seine Fahrspur einbiegen. Plötzlich schwitzte er leicht. Alles Quatsch, dachte er zuletzt. Das kann überall gewesen sein. Dujardin-Erlebnisse gibt es doch gar nicht. Dies hier ist die Wirklichkeit. Eilig fuhr er an der Ampel vorbei in die Kreuzung ein. Alles frei natürlich. Bis auf den dunkelroten Schatten, der im letzten Moment im rechten Augenwinkel auftauchte und der da nicht hingehörte.